4. Laboom Deluxe. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Heinz Reich hier mit 6 Stunden Programm, das nur aus Highlights besteht. Wir reißen uns ja jede Woche zusammen, euch die besten Club-Sounds frei Haus zu liefern. Aber heute steckt noch mehr Liebe und noch mehr Aufwand drin. Ich war höchstpersönlich für euch auf 1800 Meter Seehöhe im Snowspace Salzburg mit Mikro- und Aufnahmegerät unterwegs. Falls sich jetzt verwundert, wo bitteschön gibt's Clubs in dieser Höhe? Tja, das kommt tatsächlich nicht oft vor, aber wenn's passiert, dann solltet ihr dabei sein. Ich hab's euch hier ja in Laboom Deluxe vor 2 Wochen rechtzeitig gesagt. Die Gipfelsessions in Alpendorf bei St. Johann sind das Beste aus 2 Welten. Erstens für uns Schneefreaks einer der schönsten Places to be und für Fans des guten Sounds die einzigartige Möglichkeit, Club Beats Open Air bis zum goldenen Sonnenuntergang auf großartigen Soundsystemen zu erleben. Heute hier ab ca. 23 Uhr gibt's meinen Bericht und die superen Mitschnitte vom Gipfel Sessions Festival in Alpendorf. Das hier im Hintergrund ist übrigens ein Futzel aus dem Set von Michi Martin, aufgezeichnet in der Almbar in Alpendorf. Michi Martin aus Spanien an den Decks. In voller Länge heute zu hören in meiner Gipfel-Sessions-Reportage ab 23 Uhr. Ja, und jetzt starten wir mit einem exklusiven Set von Works of Intent, einem der spannendsten Acts der gegenwärtigen UK-Elektronik-Szene. Der Produzent und DJ verbindet emotionale Tiefe mit präzisem Sounddesign und baut damit einen Techno-Sound, der gleichzeitig unter die Haut geht und auf großen Floors richtig Druck macht. Was er veröffentlicht, ob auf Rekids, Code QR, Monkey Town oder Time Passages, landet zuverlässig in den Sets internationaler DJs und sorgt dort für diese besonderen Momente zwischen Euphorie und innerem Glühen. Bevor Works of Intent am 14. März im Wiener Fluck die Decks übernimmt, gibt es ihn bei uns schon vorab zu hören. Ein exklusives Set plus Setlist direkt für Laboom Deluxe aufgenommen. Und wer noch tiefer eintauchen will, beim Event Connect featuring Works of Intent zeigt er in einer intimen Masterclass, wie seine Tracks entstehen. Unter dem Titel Making Big Tunes for Big Rooms. Im Anschluss gibt Basko Bermer vom SAE-Institut Wien Einblicke in moderne Produktionsmethoden in Ableton Live. Die Masterclass kostet 25 € im Vorverkauf. Die anschließende Club Night läuft donation-based, also pay what you can. Connect featuring Works of Intent, Masterclass und Free Club Night, Samstag, 14. März 2026, Flugdeck Wien. Die Masterclass ist von 21 Uhr bis 22.30 Uhr. Die Club Night startet um 23 Uhr. Eintritt, wie gesagt, freie Spende. Das Lineup: Works of Intent aus dem UK, Ela und Kai Barton. Wer von euch also wissen will, wie man Tracks baut, die große Räume bewegen und sie danach gleich live miterleben möchte, ist bei Connect featuring Works of Intent richtig. Und hier hören wir jetzt sein exklusives Set für La Boom Deluxe. Ladies and Gentlemen, Works of Intent in the Mix.